never seen a train on this trails. Brother, where are you? Oh, I miss you so. And what have I done? And answered my brother's tongue. I quiver, cry, and glow. Brother, you're here, I never let you go. I pinned your heart to my family. Oh, it shines so bright. My brother, you are Musik von And the Golden Choir. Hinter diesem Projekt verbirgt sich ein gewisser Tobias Siebert. Noch nie gehört vor den Namen, aber da ist eine große Nummer als Produzent. Hat schon Leute wie Enno Bunga, Philipp Boa oder auch Slut produziert und jetzt halt als And the Golden Choir sein eigenes Projekt am Start. Veröffentlicht demnächst eine EP, It's Not My Life wird die heißen. Davon war der Track My Brother's Home zu hören. Und ihr hört den Sunday Service, ihr hört das FSK, das freie Senderkombinat. Hier geht's weiter, wie gewohnt mit den Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche in Hamburg? Es geht langsam so richtig los mit den guten Konzerten. Wir starten mit Israel Nash Gripka, der spielt am Dienstag in der Prinzenbar. Hier sein Track Mansions. We'll be right back. müssen alle Neil Young-Fans auf jeden Fall hingehen. Israel Nash Gripka hörten wir und er spielt am Dienstag, den 9. September in der Prinzenbar. Sein Track Mansions war gerade zu hören vom letzten Album Israel Nash Rain Plants hieß diese Platte. Oh Gott, was für ein dober Zungenbrecher. Egal, er auf jeden Fall er spielt am Dienstag in der Prinzenbar. Am Mittwoch dann eine Absage. Simeon Ghost, eine Band aus Schweden, sollten spielen im Molotow. Das Konzert wurde kurzfristig verschoben auf den November. Die ganze Tour wurde verschoben. Ebenfalls am Mittwoch aber spielt in Hamburg Amanda Rogers im Fundbüro hier ihr Track Serenade. Das war Amanda Rogers, die kommt aus New York, bringt ihr Klavier mit und spielt live im Fundbüro und zwar am Mittwoch, den 10. 9. Am Donnerstag ist dann nichts zu verzeichnen, aber am Mittwoch gleich richtig viel. Zum einen Kevin Morby, der kommt eigentlich aus New York, spielt ansonsten auch mit bei den Woods und auch bei den Babies. Beides großartige Bands, die ich sehr, sehr schätze. Und auch sein Solowerk Harlem River, letztes Jahr erschienen, vor kurzem erst hier im Sommer, Platte der Woche gewesen, ist wirklich großartig. Ich mich sehr an ja, Go-Betweens, Lou Reed ein bisschen, Simon Joyner, so die Schnittmenge. Hier kommt er mit Miles, Kevin Morby. Thank you. Miles, schöner Track hier von Kevin Morby, den man, wie gesagt, sonst kennt von Bands wie den Woods oder auch von The Babies. Beides Bands, die sehr viel lauter, sehr viel krachiger, sehr viel poppiger sind. Hier seine Singer-Songwriter-Solo-Aktivitäten. Er spielt live am Freitag, den 12.09. in der Hasenschaukel. Der kleine Club an der Silbersackstraße hat er erst wieder vor einigen Tagen neu eröffnet, nach der langen Sommerpause, nach einer Fundraising-Aktion. Schön, dass es weitergeht und sicherlich immer einen Besuch wert. Die Hasenschaukel nicht nur zu tollen Konzerten und das natürlich auch ihr Konzerttipp der Woche. Kevin Morby, hier noch sein Track Wild Side. Always the same with your point. Kevin Morby hörten wir mit seinem Track Wild Side und sein Album Harlem River, sind mal jedem von euch wärmstens empfohlen. Kevin Morby spielt live am Freitag, den 12. September in der Hasenschaukel. Das ist hier Konzerttipp der Woche Nummer 1 vom Sunday Service. Da kommt nachher noch einer, also wartet's ab. Nächster Tipp ist es Dan Sartain, der spielt im Molotow und vom letzten Album hier der Track Love is Suicide. Sartain hörten wir mit Love is Suicide, das Ganze vom Album Dude's Blood, letztes Jahr im Herbst erschienen, wenn ich mich richtig entsinne. Ebenfalls am Freitag, also Dan Sartain spielt im Molotow am Freitag, ebenfalls Freitag im Mojo aus Dänemark sind Dan Sorteskole zu Gast. Die haben gerade eine neue Platte rausgebracht, Lektion 3 heißt diese. Da gibt es 250 Samples drauf, die sie aus Vinyl aus aller Welt sozusagen zusammengesammelt haben, da das Ganze nicht natürlich urheberrechtsmäßig abgesichert ist, kann man diese Platte auch nicht, glaube ich, kaufen, sondern nur im Netz runterladen, umsonst auf der Band-Homepage. Also wen das interessiert, den Sorteskole am Freitag im Mojo Club. Am Samstag sind dann The Burning Hell zu Gast im kleinen Donner. Die scheint auch so eine Art Abo zu haben. Man, glaube ich, ist im Frühjahr dort unterwegs, aber trotzdem hier nochmal für euch ihr Track mit dem Titel Everybody Needs a Body to Love Somebody. I was out for a walk downtown last Saturday night. Coming back from a show or something like that. And I looked up at the sky and it was dark and covered in clouds. And I thought about how I should get some kind of job. And I thought about how living out of a van isn't as romantic as it's made out to be. Especially when the only one in the van is me. And then I sat down on the curb and watched a squirrel get hit by a car. And I wondered where you are, whoever you are. Every bit of the body needs something to do. Every good album needs a slow song or two. So out with the adenoids and in with the ballads. Every future needs androids. Every model needs salads. Well, as I was sitting there looking from the dead squirrel to the taillights of the car that hit, I thought about how if I did have a real job, I'd probably last 2 weeks and then quit it. And I thought about how since I was in my 30s now, it seemed appropriate to be driving a minivan anyway. Even if I didn't have an apartment or my own driveway. Some university girls passed by on the way to 80s night, and they were all wearing the same kind of pants. I was sitting on the curb, so I didn't notice their faces, but they all seemed excited to dance. And I thought about how, when I dance, people often think I have some kind of rare syndrome or disease. So I don't dance that much, but I'd like to dance whenever I pleased. Every bit of the body needs something to do. Even agoraphobics need the occasional public rendezvous. And you've gotta keep dancing if you wanna find some kind of woman or some kind of man. Just as fast as we can, and we dance like this. Body needs a body. Das war ein The Burning Hell mit einem etwas älteren Track. Neueres habe ich leider nicht von der Band, aber ihr könnt sie live sehen. Am Samstag spielen sie im Kleinen Donner im Haus 73. Blumenfeld kennt ja alle die Band, gegründet 1990 und dann leider 2007 aufgelöst, haben vor allen Dingen zwei ganz hervorragende Alben veröffentlicht, das erste Album Ich Maschine und dann vor genau 20 Jahren Les Toi et Moi, ganz großartiges Werk und aufgrund dieses Jubiläums haben sich Blumenfeld wieder vereint, sind unterwegs live zumindest, das heißt Original-Line-Up Jochen Distelmeier, Eike Bulken am Bass und natürlich André Rattay am Schlagzeug spielen, zweimal in Hamburg, zwar am Freitag in der Markthalle, das Konzert ist schon seit langem ausverkauft und dann Zusatzshow am Samstag in der Großfreiheit 36 und welchen Track kann man besser spielen als diesen hier, Blumenfeld mit Verstärker. Merkst du, was ich merke, wenn ich den Output verstärke? Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Als Text, der kein Behälter Sarg sein mag, schreibe ich mich auf. Um nicht zu ex oder zu implodieren, Platzangst reduzieren, ziehe ich mich zu und ab und zu aus und höre nicht auf, Prozess und Technik in mich selbst zu buchstabieren. Zeiträume neu im Sinn von weiterformulieren. Und dann wie hier, später bei dir zu sein wie Tinte, die sich ausstrecken will, einsaugen lässt in ein Bett aus Papier. Verstärker. Verstärker. Merkst du, was ich merke? Was ich bis zur Rückkopplung verstärke? Hat als Effekt Reflecting Skin. Merkst du was? Ich merke. Wo ich nicht war, komm ich nicht hin. Ich merk was auf der Haut und das macht Sinn. Falls du mich liest und darauf stehst, dich von mir berühren lässt und mich berührst. Verstärker. Stärker. Merkst du, was ich merke? Wie sich Mystery und History und History verstärken. Falls es nicht Liebe ist, wird es die Bombe. Beziehungsweise Kiste sein. Und ich als Text fall immer wieder auf und in mich selber rein und denk, nanu. Nanu, denk ich, jetzt bin ich Kurfürstwald zu. Dann geh ich raus und kicke. Und wer steht draußen? Icke. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Tja, ein Song, den hoffentlich alle von euch in- und auswendig kennen und so wie das ganze Album hier. Blumenfeld mit Verstärker vom Album L'Etoile et moi mit so großartigen Tracks drauf wie Draußen auf Kaution, Jet Set, eine eigene Geschichte, was gab es noch drauf, Superstar Fighter oder halt eben Verstärker. 20 Jahre ist sie alt, diese Platte von Blumenfeld und sicherlich eine der besten deutschsprachigen Platten, die jemals veröffentlicht wurden. Und ja, Blumenfeld spielen live. Es gibt noch Karten für ihr Konzert am Sonntag in der Große Fahrt 36. Sie spielen das Album von A bis Z und das ist großartig. Großartige Musik, wirklich schönstes Feedback à la Sonic Youth von den Gitarren her mit richtig guten deutschen Texten. Das gab es danach nicht wieder in dieser geballten Ladung. So, genug Lob gehudelt. Es gibt noch mehr Konzerte am Sonntag und zwar die Smoke Fairies spielen im Knust. Die haben auch gerade eine neue Platte draußen, einfach nur Smoke Fairies betitelt, davon hier der Track Shadow Inversions. Smoke Fairies, musikalisch schon ein bisschen merkwürdig, was die hier machen. Shadow Inversion, ihr Track, ihr könnt sie live erleben und zwar am Sonntag, den 14.09. im Knust, dann in der Astra-Stube ein Konzerttipp. Da spielt Riley Walker mit seiner Band, der kommt aus Chicago, macht wahrscheinlich ziemlich gute Psychedelic- und Folk-Geschichten, so wie ich das hier mir vorstellen könnte. Dazu gibt es noch Musik von DJ Greg Breath, der ist auch an der Plattennadel, ein richtig guter Vinyl-Digger. Das Ganze also am Sonntag, leider ohne, musikalische Ankündigung, aber trotzdem eine Empfehlung von mir. Und dann spielen noch Paper Beat Scissors in der Bedroom Disco, wo man auch das ist. Ich schätze mal, irgend so ein Wohnzimmerkonzert hier in Hamburg. Auf jeden Fall, hier kommen Paper Beat Scissors mit ihrem Track Folds. Climb up this fleshy frame, hands and feet are fixed, stretching up above me. This man-made shoulder wide, ladder's broken side. Wind rose, I lost my step, cushioning my back, the sands that came to greet me. Fallen, ranked and filed, away with all the wear. Watch the sun, remember what it's for, the heat pulling sweat from your pores. You'll see in the rising shoulders. Pushed it forwards, we've got it wrong. Still winds a shineless night, way to loosen the fold of wings and silent feathers. But still we'll push over land, as breathless as the day we came. And when you touch the sun, Folds, ach Quatsch, Paper Beat Scissors hörten wir mit dem Track Folds, so war das Ganze. Ihr könnt es live erleben am Sonntag in der Bedroom Disco, wo auch die ist. Ich habe sogar online nicht gefunden, muss ich zugeben, sonst hätte ich es euch mal kurz rübergegeben. Anyway, noch ein Tipp für Montag und auch ein Konzerttipp der Woche. In der Astra-Stube spielt Eamon Dunes, ein Songwriter, der mit richtigen Namen Damon McMahon heißt und gerade mit Love seine neue Platte veröffentlicht hat. Sehr schönes, ruhiges Singer-Songwriter-Tun hier drauf zu hören. Sein Track heißt Lonely Richard. Thank you. Lonely Richard, ein Track von Eamon Dunes von dem Album Love. Er spielt live am Montag, den 15.09. in der Astra-Stube. Auch das ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Diese Singer-Songwriter scheinen ja gerade ein bisschen ihre Wochen in Hamburg zu haben. Gerade erst gestern hat zum Beispiel Chad Van Galen gespielt im Aalhaus. Das war schon ziemlich überraschend, was er dort live gemacht hat. Man hätte eher so auf Zartbesatte den Melancholik hätte man erwartet. Stattdessen war er mit Bassisten und Schlagzeuger am Start und hat richtig druckvollen Sound gemacht, der mich sehr an zum Beispiel Neil Young erinnert hat. Und es war schon fast ziemlich progressiv. Und wer weiß, wie denn hier Eamon Dunes am nächsten Montag auftreten wird. Vielleicht gar nicht so melancholisch, Songwriter-mäßig, sondern auch vielleicht auch ja mit ein bisschen anderem Sound. Er soll auch schon mal irgendwelche äthiopischen Coverversionen zu gut testen gegeben haben auf der Bühne. Also lasst euch überraschen. Eamon Dunes, alias Damon McMahon aus den USA, spielt nächsten Montag in Astra-Stube. Von ihm nochmal hier der Track Lilac in Hand. Shadow.